Er hatte keinen Namen, den andere kannten, kein Haus, um die Stadt abzuwarten, in seinen Augen Straßen, Mauern, Gesichter, Schnee, Knöchel tief und Temperaturen unter Null. Ward Winter ein neues Jahr, in dem Überleben sein einziger Freund war und nicht die Sechs, die kamen und traten, bis kein Fleisch mehr war, zu treten, auf ein Leben, das denen nichts galt, auf dem Weg ins Krankenhaus, auf dem Weg ins Krankenhaus, so heißt es, ist er gestorben, immerhin außerhalb des Milieus. Zitat Ende. Das Gedicht ist nicht von mir, ich habe das gefunden. Und zwar gab es im Norden von Sachsen in der Nähe von Leipzig, in der Stadt, die vermutlich niemandem von euch was sagen wird, nämlich Oschatz, gab es am 1. Juni 2011 einen tödlichen Übergriff auf einen Obdachlosen. Also es ist eine Kleinstadt, wie gesagt, bei Leipzig. Das ist der Tatort. Ich bin relativ kurz nach der Tat, nachdem ich davon erfahren habe, bin ich da hingefahren. Ich war auch so ein bisschen in der Nähe und habe mir dann halt den Tatort halt tatsächlich mal angeguckt und Fotos gemacht. Am Tatort selbst lagen dann halt auch schon quasi halt, also hier zum Beispiel ein Kranz, also es ist ungefähr 2 Wochen später und da habe ich auch dieses Gedicht gefunden. Also es ist keinesfalls ein Gedicht von mir, sondern das ist ein Gedicht von jemandem, der da halt versucht, ein bisschen seine Eindrücke oder seine Emotionen zu verarbeiten und da quasi halt das an dem Tatort zurückgelegt hat. Zu der Tat selbst, am 1. Juni 2011 verstirbt der 50-jährige Obdachlose André K. in einem Leipziger Krankenhaus an den Folgen eines Angriffs. Er war am 27. Mai, also ein paar Tage zuvor, im sächsischen Oschatz am Südbahnhof der Oschatzer Kleinbahn Wilder Robert, also das ist halt wie gesagt diese Stelle hier, am Südbahnhof der Oschatzer Kleinbahn Wilder Robert von mehreren Männern mit Schlägen und Tritten schwer misshandelt worden. Er wurde am darauffolgenden Morgen in einem Wartehäuschen mit schweren Kopfverletzungen gefunden. Am 8. Juni hat die Polizei dann 3 Männer im Alter von 25 bis 36 Jahren als Täter festgenommen. Unter den Tätern befand sich auch der 27-jährige Ronny Schleider aus Oschatz, der der ehemaligen JN, also den Jungen Nationaldemokraten, der NPD-Jugendorganisation in Oschatz bzw. der Nachfolgeorganisation der JN Nordsachsen zuzurechnen ist. Eine Zeugin erinnert sich, dass einer der Angeklagten geäußert habe, man werde André K. suchen, allein deshalb, weil er obdachlos war. Ich habe diese Tat quasi als Beschreibung am Anfang stehen, weil die meiner Ansicht nach relativ prototypisch ist und werde dann halt auch noch im Laufe des Vortrags so ein bisschen erläutern, warum. Vielleicht noch eine Warnung, ich werde auf jeden Fall im Verlauf meines Vortrags mehrere solche Fallbeschreibungen halt vortragen, also das ist relativ hart und gewalttätig. Also die Warnung an Leute, für die, also die jetzt sagen, ach nee, also dann ist es vielleicht besser tatsächlich zu gehen. Ich finde es deswegen wichtig, um halt nochmal zu kennzeichnen, welchen Charakter solche Taten, solche Übergriffe und Angriffe auf obdachlose Menschen haben. Hier nochmal quasi die Bank, auf der er dann, glaube ich, gefunden wurde oder wo er halt geschlafen hat und wo er dann angegriffen worden ist. Und hier, wie sich Oschatz selber quasi nach außen hin darstellt. Um sich quasi dem Thema Angriffe auf Obdachlose, obdachloses Opfer sozialdarwinistischer Gewalt überhaupt erstmal zu widmen, muss man überhaupt wissen, was das ist, Obdachlosigkeit. Eigentlich scheint es ja klar, das sind diese Leute, die halt draußen übernachten, die dazu gezwungen sind, auf der Straße zu leben, wie es ja meistens heißt. Es gibt auch diverse Namen, die manchmal auch einen gewissen auch negativen Touch haben, also halt weder von den Leuten, die selber obdachlos sind, für sich genommen werden und häufig halt auch noch so einen herabsetzenden Charakter haben. Also Namen, die man kennt, werden Herumtreiber, Streuner, Karrenleute, Landfahrer, Berber, Landstreicher, Stadtstreicher, Vagabunden, Obdachlose, Nichtsesshafte, OFW, also ohne festen Wohnsitz, war früher mal stärker im Gebrauch, oder so romantisierende Bezeichnungen wie Nomaden der Landstraße, Hobos, Tramper. Manche von diesen Namen, ich werde es jetzt nicht alle noch bringen, bezeichnen auch eine bestimmte Art von Obdachlosenleben. Manche Namen sind, wie gesagt, halt auf jeden Fall negative Beschreibungen von außen. Und manche Namen bezeichnen auch quasi bestimmte Arten von Obdachlosigkeit, die es gar nicht mehr gibt. Also zum Beispiel halt die Obdachlosen, und das war in den USA auch stärker verbreitet, die halt mit dem Zug sich fortbewegt haben. Und zwar nicht, indem sie sich eine Fahrkarte gekauft haben, sondern indem sie halt auf Güterzüge aufgesprungen sind, was auch sehr gefährlich war. Das ist heute einfach wegen der Beschaffenheit der Güterzüge eigentlich nicht mehr möglich. Ich verwende generell als Begrifflichkeit im Folgenden halt den Begriff Sozialdarwinismus für halt die Gewalt, die sich gegen Leute, die sozial abgewertet werden, die als sozial schwächer gekennzeichnet werden, richtet. Das sind nicht nur Obdachlose, aber auch Obdachlose. Das ist ein Begriff, der ist nicht unumstritten, das will ich gleich am Anfang sagen. Ich gehe auch gerne auf Kritik ein, beziehungsweise bin auch bereit, tatsächlich den Begriff dann auszutauschen, wenn sich denn ein besserer findet. Ich finde es aber wichtig, dass es erstmal überhaupt eine Begrifflichkeit gibt, um dieses Phänomen zu bezeichnen, also diese Art von Ressentiment, Diskriminierung, um damit einfach politisch auch arbeiten zu können. Genauso gibt es auch die Kritik an der Bezeichnung Obdachlose. Auch da bin ich gerne bereit, halt Zugeständnisse zu machen, wenn sich denn ein besserer Begriff findet. Ich würde den aber jetzt erstmal noch beibehalten und auch im Vortrag weiterverwenden. Es gibt eine Organisation, wo halt sozusagen die ganzen einzelnen, meinetwegen Notübernachtungen etc., also Einrichtungen, die sich mit Obdachlosen unter anderem beschäftigen, vereint sind. Das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, auf deren Zahlen greife ich auch häufig zurück. Es ist nämlich gar nicht so einfach zu bestimmen, wie überhaupt, wie viele Obdachlose es in der Bundesrepublik gibt. Hier hat man mal ein Beispiel dafür, wie das früher auch im Ausweis festgehalten war. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Also das ist schon ein paar Jahre alt, das Foto, was ich gemacht habe, das tatsächlich im Ausweis ohne festen Wohnsitz drin steht. Inzwischen gibt es eine Meldeadresse. Das ist manchmal auch bloß, glaube ich, ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin. Aber das findet sich so heute in aktuellen Ausweisen nicht mehr. Da hatte man noch so ein bisschen vielleicht die Möglichkeit, das statistisch zu erfassen. Es wurde aber trotzdem nicht irgendwie bundesweit gesammelt. Wie viele Leute haben denn diesen Eintrag auf ihrem Personalausweis früher? Deswegen sind all die Zahlen, die herumgeistern, sind tatsächlich bloß Schätzungen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe selbst geht davon aus, dass es im Jahr 2010 ungefähr 250.000 Wohnungslose gab. Wohnungslos ist aber nochmal was anderes als Obdachlose. Es wird gesagt, dass die Zahl gestiegen ist. Quasi, wenn man es nochmal genauer definiert haben will, sind Wohnungslose all diejenigen, die keinen mietvertraglich gesicherten Wohnraum haben. Das heißt aber, das sind auch Leute, die durchaus meinetwegen bei Freunden übergangsweise auf dem Sofa pennen, und bloß ein kleinerer Teil davon sind quasi Leute, die tatsächlich auf der Straße leben, also obdachlos sind. So wie man es halt dann auch wo die Klischees dann im Kopf anspringen und man meinetwegen die Leute unter der Brücke im Kopf hat. Das gibt es natürlich auch tatsächlich. Also das Problem ist einmal, dass halt Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit schwer erfassbar ist und auch zum Teil schwer definierbar. Wer gehört da schon dazu? Sind das Leute, die halt mal zeitweilig auf der Straße leben? Meinetwegen Straßenkinder, das ist nochmal eine besondere Form von Obdachlosigkeit. Also obdachlose Minderjährige, die aus verschiedenen Gründen, berühmteste Person ist in Deutschland sicherlich Christiane F. Also vielleicht kennen ein paar von euch das Buch Das Leben der Christiane F. Oder Wir Kinder vom Bahnhof Zoo heißt es ja. Also gehören die auch dazu, obwohl die eigentlich bei ihren Eltern gemeldet sind und vielleicht auch bloß zeitweilig ausgerissen sind? Wie ist es mit Leuten, die halt, wie gesagt, halt dieses Couchsurfing machen, einfach weil sie halt selber keine eigene Wohnung haben? Ich würde halt, wie gesagt, sagen, das sind dann Wohnungslose, und halt Obdachlose sind die Leute, die halt tatsächlich überhaupt keinen Zugang zu irgendwie auch so Notfallübernachtungen bei Freundinnen und Freunden oder so haben. Wie gesagt, es gibt nochmal halt diese besondere Form von Obdachlosigkeit von minderjährigen Obdachlosen, halt Straßenkinder. Das ist in Deutschland auch ein Phänomen, wo man nicht weiß, wie viele das sind. Das ist noch schwerer zu erfassen. Es gibt Zahlen, die reichen von 2.500 bis zu 40.000 Straßenkindern in der Bundesrepublik. Weltweit ist das auch natürlich ein stärker verbreitetes Phänomen. Also in Ländern wie Brasilien etc. gibt es ja Millionen von Straßenkindern. Man geht für das Jahr 2000, das ist leider die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, es mag noch aktuellere geben, ging man, also für das Jahr 2000 ging man von 33 Millionen Straßenkindern aus. zu den Gründen der Obdachlosigkeit. Man geht davon aus, dass 2/3 aus finanziellen Gründen obdachlos sind. Vielleicht mal so eine Zahl in den Raum geworfen. Aktuell gibt es in Berlin pro Woche 100 Zwangsräumungen. Das heißt nicht, dass all diese Leute automatisch direkt auf der Straße landen. Es gibt auch teilweise so Übergangssachen, also dass man halt erstmal versucht, bei den Freunden, Freundinnen unterzubekommen. Das ist ja natürlich sehr verständlich. Aber das ist natürlich auch einer von den Gründen, Hausräumungen, dass man halt irgendwann auf der Straße steht. Ausgangspunkt für das Leben auf der Straße, also für Obdachlosigkeit, sind häufig, wenn man sich mit den Leuten unterhält, und ich habe auch Berührungspunkte zu obdachlosen Menschen, sind Unfälle, Firmenpleiten, Scheidungen, also ich sage da noch was zum Geschlechterverhältnis, Todesfälle, also ein wichtiger Mensch in meinem Umfeld, eine Partnerin, ein Partner ist gestorben, eine Erwerbslosigkeit, die länger anhält, Schulden oder eine Gefängnisentlassung. Also viele Leute, die längere Zeit im Gefängnis verbracht werden, dann wieder entlassen werden, rutschen halt in die Obdachlosigkeit ab. Es gibt auch quasi, aber das ist eine kleine Minderheit, es gibt auch Leute, die tatsächlich das ein Stück weit als Ausstieg aus dem normalen bürgerlichen Leben betreiben. Also die sagen, aus den und den Gründen ziehe ich das Leben auf der Straße vor, ich möchte keine eigene Wohnung, auch das gibt es tatsächlich. Also nicht komplett 100% aller Obdachlosen sind halt zu 100% sozusagen auf quasi durch Fremdverschulden oder nicht aus eigenem Willen auf der Straße. Aber es ist eine kleine Minderheit. Wie ernähren sich Obdachlose? Hier hat man so ein bisschen vielleicht eine Andeutung. Unter anderem Pfandflaschen sammeln ist wichtig. Es gibt auch einen Tagessatz, den man abholen kann. Das sind derzeit 13 Euro an bestimmten Stellen in den Städten. Wenn man länger obdachlos ist, weiß man, wo man sich dann hinwenden muss. Der existiert seit 25 Jahren, also dass man dann halt sich seinen Tagessatz abholen kann. Was ist der typische Obdachlose, in Anführungsstrichen, bitte mitgedacht. Obdachlose sind vor allem alleinstehende Männer zwischen 35 und 48. Das ist ein bisschen die Frage, es gibt so Tendenzen, wohin das geht. Also es gibt einmal so Leute, die sagen, naja, die werden zum Teil ja immer jünger. Also halt Jugendliche, die bei ihren Eltern zu Hause rausgeworfen werden und halt keinen Abschluss haben und keine Erfahrung. Da gibt es anscheinend eine gewisse Tendenz. Auf der anderen Seite gibt es auch sowas wie eine zunehmende Altersarmut, die aber im Vergleich zu Ländern wie, keine Ahnung, Griechenland oder so, in Deutschland ist Altersarmut noch nicht so stark ausgeprägt. War Obdachlosigkeit früher ein klassisches Männerproblem, so ist der Anteil der Frauen mittlerweile auf geschätzte 25% gestiegen. Das verwundert deswegen ein bisschen, weil wir eigentlich in einem wir leben in einem Patriarchat, also eigentlich in einer Männerherrschaft, wo halt Männer erstmal dafür, dass sie halt als Männer gekennzeichnet werden und gelesen werden sozusagen, also als Männer eingestuft werden, eigentlich so unsichtbare Privilegien haben. Deswegen verwundert es, dass halt Obdachlosigkeit mehrheitlich männlich geprägt ist und dass offenbar Arten von Männern gibt, die halt nicht von diesem Geschlechtervorteil profitieren. Also es ist meiner Ansicht nach sogar eine starke Ausnahme, aber es ist eine Ausnahme, wo halt Männer nicht vom Geschlechterregime profitieren. Das findet sich auch durchaus noch bei ein, zwei anderen Sachen, also zum Beispiel von Hartz-IV-Sanktionen sind doppelt so viele Männer betroffen wie Frauen. Das hat verschiedene Gründe, ich weiß es, also ich kann es nicht bis zum Ende erklären, ich habe jetzt verschiedene Ideen gehört, woran das liegen könnte. Es gibt einmal quasi den Erklärungsansatz, dass Männer sich stärker irrational verhalten und alles hinwerfen. Also dass halt wenn Sachen nicht klappen, meinetwegen beruflich oder so, dass dann häufiger oder stärker halt, weil das anscheinend vielleicht auch was oder vermutlich was mit halt den männlichen Selbstbildern zu tun hat, man versagt dann halt sozusagen und schmeißt das hin und nimmt dann aber nicht irgendwie quasi andere Gelegenheiten wahr, jetzt vielleicht einen Job, den man nicht so gerne macht, halt zu machen. Es ist auch so, dass halt man sagt, dass Frauen besser sozial vernetzt sind, also dass man dann halt quasi sich vor dem Abrutschen auf die Straße retten kann. Und es ist so, dass halt für Frauen halt das noch stärker motiviert sind, zu verhindern, auf die Straße zu geraten, weil sie halt nochmal von einer besonderen Form von Gewalt bedroht sind, nämlich von sexualisierter Gewalt. Davon sind ja erwachsene Männer meistens nicht bedroht und dass dann halt Frauen tatsächlich alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu verhindern, auf die Straße zu kommen, ist auch so. Manche sagen auch, dass halt obdachlose Frauen schwerer erkennbar sind, also dass sie halt quasi sich mehr pflegen und versuchen, weniger als obdachlose Frauen in Erscheinung zu treten. Also dass halt quasi durchaus vielleicht sogar noch mehr obdachlose Frauen sind, die aber besser getarnt sind. Viele Frauen, auch arme Frauen, haben ja auch Kinder, die sie mit verpflegen. Auch da ist sicherlich nochmal so eine extra Motivation, auf jeden Fall halt nicht auf die Straße zu kommen. Also wo man halt tatsächlich sich durchbeißt. Es gibt auch dieses quasi Überlebensmodell, dass man Beziehungen mit Männern eingeht, um halt nicht auf der Straße zu gehen, die man ansonsten nicht eingehen würde. Also auch das ist quasi so eine Art Überlebenstechnik. Generell gilt bei obdachlosen Frauen, dass sie halt diese speziellen Gefahr ausgesetzt sind. Und das ist nochmal deswegen problematisch, weil viele von den Notübernachtungen, also wo man hingehen kann, wenn es meinetwegen besonders kalt ist, dass die halt, die sind eigentlich meines Wissens fast immer geschlechtergetrennt. Also es gibt dann halt Männernotübernachtungen und Frauennotübernachtungen, dass aber es halt also eigentlich ein Defizit an Frauennotübernachtungen und beziehungsweise Mädchen-Sleep-Ins gibt. Also dass es da einfach halt von der Infrastruktur starke Mängel gibt. Es ist auch so, dass ich zumindest in der Literatur finde, dass obdachlose Frauen häufiger Gewalterfahrungen gemacht haben. Beziehungsweise halt auch von sexueller Ausbeutung bedroht sind. Zur gesundheitlichen Situation von Obdachlosen, das sind übrigens alle Bilder, die ich selber gemacht habe, ist auch immer wieder so ein bisschen schwieriges Thema, also obdachlose Menschen einfach abzulichten, das geht natürlich nicht. Ich achte auf jeden Fall darauf, dass die Gesichter nicht zu sehen sind. Wenn Gesichter zu sehen sind, dann habe ich halt die Leute vorher auf jeden Fall gefragt. Und es sind häufig auch Fotos von quasi erkennbaren Übernachtungsstellen, also wo Leute irgendwie draußen pennen. Das ist jetzt zum Beispiel, ich glaube, auch aus Tübingen, also in einer alten Ruine. Zur gesundheitlichen Situation von obdachlosen Menschen. Die meisten Obdachlosen leiden unter Mangelernährung, Rheuma, Hauterkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates, psychischen Krankheiten oder Suchtproblemen. Die Anzahl der psychisch Erkrankten, also zumindest habe ich das in einem Text gefunden, ist fünfmal höher als beim Rest der Bevölkerung. Ein Drittel hat zudem erhebliche Alkoholprobleme. Das ist deswegen nochmal problematisch, weil halt natürlich die medizinische Versorgung prekär ist. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist es schwieriger, halt zu einem Arzt zu gehen, beziehungsweise halt, also natürlich, es gibt so eine Art Pflichtversorgung, wozu eigentlich halt auch Krankenhäuser etc. angehalten sind. Aber trotzdem ist es so, dass in dem Fall eine aufsuchende Hilfe sehr viel sinnvoller ist. Es gibt aber nur in wenigen Großstädten in Deutschland, also zum Beispiel in Berlin, tatsächlich Ärzte, die die Treffpunkte versuchen anzusteuern, um da halt anzubieten, hey Leute, wir untersuchen euch. Die mittlere Lebenserwartung, die Lebenserwartung bei obdachlosen Männern liegt im Schnitt bei 46,5 Jahren, das heißt, sie sterben sehr früh, was natürlich halt was mit Armut zu tun hat. Generell weiß man ja, dass halt Leute, die ärmer sind, sehr viel früher sterben. Also die mittlere Lebenserwartung bei Leuten, die in einer niedrigen Einkommensgruppe stehen, ist bei Männern 10,8 Jahre niedriger als der Durchschnitt der Bevölkerung, bei Frauen um 8,4 Jahre verringert. Die Gründe, warum man auf der Straße, ich hatte jetzt ja schon ein paar genannt, also es sind halt diese einschneidenden Zäsuren im Leben. Zu dem, wie man sich ernährt, sage ich da noch was. Also es ist häufig neben dem Flaschensamen, dem Tagessatz oder halt meinetwegen auch von Ersparten noch leben. Gerade bei Leuten, die früh auf der Straße sind sozusagen, gibt es natürlich auch, dass man bettelt. Aber es ist ein Trugschluss zu sagen, alle Bettler und Bettlerinnen sind Obdachlose. Und andersrum auch, alle Obdachlose sind Bettler und Bettlerinnen. Aber es gibt eine größere Schnittmenge zwischen beiden Gruppen. Überlebensstrategien sind, wie gesagt, halt dieses Betteln. Das ist auch ein Foto, was ich aufgenommen habe. Ich fand das einfach super. Und ich habe dann, glaube ich, auch noch danach gefragt. Generell ist es so bei Betteln, das organisierte Betteln ist gemäß dem Straßen- und Wegegesetz in Deutschland eigentlich untersagt. Das ist allerdings halt ein bisschen die Frage, was ist überhaupt dieses organisierte Betteln? Also ich habe jetzt auch vor kurzem so einen Beitrag dazu geschrieben. Das Problem ist, es gibt, glaube ich, und vielleicht könnt ihr dann noch Beispiele aus eurer Lokalpresse nochmal anbringen, oder fallen euch ein. Es gibt so diese Diskussion über diese, und das ist dann häufig auch rassistisch aufgeladen, über die Bettelbanden. Also häufig wird noch osteuropäische Bettelbanden dazu gesagt. Und dann gibt es halt häufig lokal diese Diskussion, naja, eigentlich sind das Leute, die ausgebeutet werden und die halt dann quasi, denen soll man nichts geben, da stecken halt mafiöse Strukturen dahinter. Das Ding ist, man konnte das bisher fast nie beweisen, was ein Hinweis darauf ist, dass es solche Mafia, Battle-Mafias, es mag sie geben, aber vermutlich dann doch nicht in so großem Umfang gibt, wie sie ständig diskutiert werden. Und dass das häufig auch verwendet wird, um halt Bettler oder Betteln allgemein zu kriminalisieren. Es wird dann halt Leuten, die sich, also es macht durchaus Sinn für Leute, die halt meinetwegen von woanders her kommen, also meinetwegen aus der Slowakei, dass die gemeinsam anfahren, die werden dann teilweise auch beobachtet, wie sie gemeinsam anfahren, denn es wird dann halt häufig als Indiz genommen, naja, es ist ja so eine Bettelbande, das heißt ja aber nicht, dass die halt tatsächlich irgendwelche hierarchischen Verhältnisse haben, sondern es heißt erstmal bloß, dass die gemeinsam aus meinetwegen den Ort in der Slowakei anfahren. Dieses quasi Feindbild, Battle-Mafia, Bettlerbanden, was wie gesagt noch häufig rassistisch aufgeladen wird, das sind nämlich die osteuropäischen Battlebanden, manchmal wird es auch noch antiziganistisch aufgeladen, also dann sind es die Battle-Roma. Das wird häufig dafür verwendet, halt Betteln allgemein zu kriminalisieren, und man unterstellt halt, auch wenn man es nicht beweisen kann, Leuten, dass es, sie wären halt quasi Teil von organisierten Betteln und verscheucht sie dann aus der Innenstadt oder erlässt nochmal spezielle Gesetze. Sogenanntes Demutsbetteln, also ist auch untersagt und quasi, wenn man auf Leute zugeht. Das gilt aber, wie gesagt, bloß für Leute, die direkt um Kleingeld gehen, also meinetwegen diese ganzen Drückerkolonnen von den diversen Hilfsorganisationen, also NGOs oder Scientology, die ja auch auf einen offensiv zugehen und mich persönlich zum Beispiel mehr nerven, als Leute, die mich halt um ein bisschen Geld anfragen, bei denen wird das ja auch nie als Betteln wahrgenommen, was sie da machen. Und auf keinen Fall hat das irgendwelche rechtlichen Konsequenzen. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich verwende den Begriff Sozialdarwinismus. Es gibt andere Begriffe, die durchaus auch was für sich haben. In USA oder im englischsprachigen Raum werden halt Übergriffe auf Obdachlose unter dem Begriff Hate Crime häufig erwähnt, also Hassverbrechen. Allgemein diese Abwertung aufgrund von der zugeschriebenen sozialen Stellung wird auch als Klassismus bezeichnet. Auch das kommt eher aus dem englischsprachigen Raum, das heißt dann Classism. Da hat Andreas Kemper ein ganz gutes Buch dazu geschrieben. Andere Begriffe wären Sozialchauvinismus oder Nützlichkeitsrassismus. Ich werde heute vor allen Dingen auf quasi den Sozialdarwinismus eingehen, der sich speziell gegen Obdachlose richtet, also die Menschen, die direkt auf der Straße wohnen. Ich habe jetzt einfach mal 5 Beispiele, um darzustellen, wie sowas funktioniert oder was halt quasi prototypisch ist. Ich zitiere erstmal noch jemanden aus einer Ausstellung, nämlich aus der Ausstellung Ungewohnt. Das ist Andreas, Jahrgang 1960. Seit 1985 war er wohnsitzlos. Zitat von ihm: Ich danke dem Herrgott jeden Tag, dass ich auf meiner Platte wieder lebendig aufwache. Ich bin schon oft überfallen worden. Zitat Ende. Also jemand, der längere Zeit obdachlos war und vielleicht auch noch ist, berichtet hier davon, dass er offenbar schon häufiger quasi Bekanntschaft oder halt schon häufiger die Erfahrung gemacht hat, angegriffen, beziehungsweise er spricht von überfallen worden. Also das ist offenbar für Obdachlose gar nicht so selten, wenn man sich mit Menschen unterhält, mit obdachlosen Menschen, bekommt man häufig auch tatsächlich Beispiele genannt. Das erste Beispiel: In der Nacht vom 5. Mai 1994 wurde der Obdachlose Eberhard Tennenstedt und ein weiterer Obdachloser in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt von 3 Angehörigen einer rechten Clique geschlagen und mit Schüssen aus einer Gaspistole in einen Fluss getrieben. Sein Begleiter konnte sich retten, Tennenstedt ertrank. Die Täter gaben an, später, Zitat, Penner würden nicht ins Stadtbild passen. Zweite Beispiel: Klaus-Dieter Gehrige wurde in der Nacht zum 24. Juni in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern von einem Mitglied der rechten Szene erschlagen. Eine Begleiterin des Täters trat ebenfalls zu, nachdem sie den Haupttätern mit den Worten »Da ist der Assi, klatsch ihn tot« angefeuert hatte. Drittes Beispiel: Am 27. Juli 2000 wird Norbert Blath in Ahlbeck in Mecklenburg-Vorpommern von 4 jungen Rechten zu Tode geprügelt. Die Täter waren der Meinung, dass, Zitat, asozial und Landstreicher, oder waren der Meinung, Zitat, asozial und Landstreicher hätten im schönen Ahlbeck nichts zu suchen. Zitat Ende. Am 25. November 2000 wird Eckhard Rütz in Greifswald, auch wieder in Mecklenburg-Vorpommern, Also greifswald wurden tatsächlich 3 Obdachlose ermordet. Vor der Mensa der Universität von 3 rechten Skinheads mit Baumstützpfählen zusammengeschlagen und getreten, weil, Zitat, so einer wie Rutz, dem deutschen Steuerzahler, auf der Tasche liegt. Zitat Ende. Und das letzte Beispiel, am 9. August 2001 wurde Dieter Manske, 61 Jahre, von 5 Rechten in einem leerstehenden Gartenbungalow in Dahlewitz, Brandenburg, erschlagen, da sich die Täter, Zitat, gestört fühlten, Zitat Ende. Und angesichts seiner Lebensweise, Zitat, Ordnung schaffen wollten, Zitat Ende. Das sind jetzt 5 Beispiele, ich finde die aber halt, wie gesagt, sehr typisch. Man hat es einmal halt mit einer Gruppe, also die Täter sind vor allen Dingen Gruppen von jüngeren Männern, häufig Rechte, aber also es muss nicht zwingend sein, ich sage da noch was dazu, die halt einen älteren Mann, einen einzelnen Mann häufig, halt angreifen, ihn derart verletzen, also ich glaube auch nicht, dass in jedem Fall immer quasi der Tod das Ziel war, aber halt derart hemmungslos und enthemmt auf ihn einprügeln, auf ihn eintreten, dass er, dass die Person, dass das Opfer daran stirbt. Auch nicht ganz untypisch ist, dass ich häufig quasi Orte in Ostdeutschland, kleinere Orte sogar genannt habe. Es ist, natürlich gibt es auch viele Fälle in Westdeutschland, aber überproportional viele von diesen Morden haben in Ostdeutschland stattgefunden. Es gibt halt verschiedene Arten von direkten Angriffen, also halt, dass man halt auch Leute im Schlaf angreift, halt mit Schlägen und Tritten. Es gibt aber auch, dass man halt Leute im Schlaf anzündet, also gerade wenn die im Schlafsack sind. Es gibt auch Fälle, wo halt ätzende Flüssigkeiten auf Obdachlose gesprüht worden sind. Und es gibt vereinzelt, aber bei weitem nicht so stark, also ich konnte jedenfalls nicht so viele Fälle machen, dass es auch Anschläge auf Obdachlosenheime gibt. Also dass da halt tatsächlich halt die Notübernachtungen angegriffen worden sind. Auffällig ist, wenn man sich die Taten betrachtet, und ich habe versucht so, also ich habe so eine eigene Fallsammlung gemacht, wo 100 Taten drin sind. Auffällig sind die relativ langen Tatzeiten, dass es eher situativ als geplant war, also nicht irgendwie wochenlang voraus sich Gedanken gemacht habe, ja, so werden wir uns verhalten, sondern eher so, ach, da ist jemand, oder an einem Abend halt häufig auch unter Alkoholeinfluss, ja, gehen wir mal raus, lass mal einen klatschen. Das ist halt auffällig bei den Taten gegenüber Obdachlosen. Insgesamt, vielleicht könnt ihr es von hinten nicht ganz lesen, ich versuche es nochmal zusammenfassen, nach dieser Statistik vom Bundesarbeitskreis Wohnungslosenhilfe, der hat eine unabhängige Zeitungsauswertung in Auftrag gegeben, wonach halt auch so Sachen, die teilweise bloß so 3 Zeilen Notizen waren, also Obdachlose ermordet, aufgefunden, unbekannte Täter oder sowas, hat er, also nach der Sammlung wurden von 1989 bis 2011 167 wohnungslose Menschen von Tätern außerhalb der Wohnungslosenszene getötet. Und die Dunkelziffer ist vermutlich sogar noch höher. Das heißt nicht, dass es in jedem Fall zwingend ein sozialdarwinistisch motivierter Mord ist. Trotzdem stellt sich die Frage, was waren denn das für Fälle, auch von quasi Leuten, die unbekannt sind, wo halt quasi Leute, die auf andere Leute, die offensichtlich als obdachlos zu identifizieren waren, losgegangen sind, sie ermordet haben, was waren denn da genau nochmal die Motive? Es gibt allerdings auch tatsächlich eine Geschichte der obdachlosen Feindlichkeit und Abwertung, würde ich behaupten. Es gibt nämlich halt, also das hängt mit der großen Geschichte des Sozialdarwinismus sozusagen zusammen. Und zwar gibt es schon quasi seit Beginn des bürgerlichen Staates sozusagen und der Herausbildung von eher bürgerlichen Staaten, von modernen Staaten, gibt es eine Abwertung von Leuten aufgrund ihrer zugeschriebenen sozialen Stellung. Hier hat man ein frühes Beispiel aus dem Kaiserreich, wo hier zum Beispiel Betteln untersagt wird für uns nicht ansässige Bettler oder auch sowas war früher verbreiteter. Häufig findet sich solche Anweisungen meinetwegen noch bei Bahnhöfen, dass halt Betteln und Hausieren verboten ist. Das ist dann auch in Gesetzesform teilweise gegossen worden, also dass halt bestimmte Formen von Obdachlosigkeit oder Betteln im Kaiserreich und auch in der Weimarer Republik unter Strafe standen. Das ist deswegen interessant, weil halt Obdachlosigkeit auch in der Weimarer Republik ein Massenphänomen war. Also unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise ab 1929-30 gab es halt einfach sehr viele obdachlose Menschen. Die wurden dann allerdings auch nicht mehr bestraft. Es gab sogar, das ist auch was Spannendes, darauf kann ich jetzt leider nicht mit nochmal stärker eingehen, aber es gab auch tatsächlich eine linke obdachlose politische Bewegung, also die Vagabundenbewegung. Also wo halt quasi halt Leute, das waren vor allen Dingen eher so Leute mit libertären, anarchistischen Vorstellungen, tatsächlich als Obdachlose sich verstanden haben als, und dann halt auch sozusagen als Obdachlose politisch gewirkt haben. Die hatten auch Treffen, unter anderem eins bei Stuttgart, wo auch mehrere hundert Menschen zusammengekommen sind. Und dann quasi das Leben auf der Straße als Generalstreik ein Leben lang propagiert worden ist. Die bereits bestehenden Gesetze werden verschärft im Nationalsozialismus, wo es ja sowieso so war, dass es halt allgemein halt Menschen, die als asozial gekennzeichnet worden sind, halt verfolgt worden sind. Also man spricht durchaus von einer asozialen Verfolgung durch das Naziregime. Asoziale sind nach Vorstellung von den Nationalsozialisten und Sozialistinnen Menschen mit von der Norm abweichenden Verhalten. Das hat was damit zu tun, dass im Nationalsozialismus es eine Vorstellung gibt, eine biologistisch geprägte Vorstellung von Volk als Superorganismus. Also man spricht auch von dem Volkskörper. Und das ist alles quasi, was da irgendwie nicht genau reinpasst, sei es Homosexualität, sei es politische Leute, also Leute, die politisch nicht auf Linie sind, die werden halt, müssen aus diesem Volkskörper quasi entfernt werden nach Vorstellung der Nationalsozialisten. Um die Volksgemeinschaft, also auch das ist ein Nazi-Begriff mit den Anführungsstrichen mitdenken, zu schützen, geht man im Nationalsozialismus sogar gegen, geht man gegen sogenannte, Zitat, asoziale Großfamilien und Minderwertige vor. Das ist eine Vermengung von biologistischen Vorstellungen und gleichzeitig halt sozialdarwinistischen Vorstellungen, also man geht halt von einer Vererbung aus. Hier hat man mal so ein Beispiel, wie man sich das vorgestellt hat, also halt diese sogenannten asozialen Großfamilien. Das sind halt einfach arme Familien, aber wo man halt quasi gesagt hat, naja, durch weitervererbtes Verhalten quasi sind die halt so asozial geblieben. Das ist einfach was mit Armut zu tun hat, die weitervererbt wird, also mit einem materiellen Stand. Das wurde quasi als Erklärung im Nationalsozialismus abgelehnt, sondern es hat halt was mit Biologie zu tun. Es gibt eine zunehmende Ausgrenzungspolitik durch Stigmatisierung und Kriminalisierung, sogenannte soziale Randgruppen. Dazu gehören auch Obdachlose, aber auch Bettler, Bettlerinnen, Prostituierte, Homosexuelle, Sinti und Roma und Alkoholkranke. Obdachlose und sozial Benachteiligte werden als sogenannte unangepasste, un- bzw. minderwertige, unnütze, arbeitsunwillige bzw. volks- und gemeinschaftsfremde gebrandmarkt. Also sie werden außerhalb von der Gesellschaft gestellt. Es kommt als Maßnahmen zu Zwangssterilisation, es kommt weiterhin, also auch mit der Begründung, um die Erbgesundheit des Volkes zu bewahren. Und gleichzeitig wird dann letztendlich, steigert sich das halt bis hin zur Vernichtung, also zur Ermordung von als asozialen gekennzeichneten Menschen. Am Anfang hat man quasi noch so eine Erziehung durch Arbeit im Sinne im Nationalsozialismus. Also die ersten Lager für sogenannte Asoziale sind Arbeitslager, wo sicherlich auch Leute an den Bedingungen sterben, aber der Tod halt noch nicht irgendwie der Zweck von diesen Lagern an sich ist. Es gibt auch mehrere Razzien, unter anderem auch gegen Bettler und Bettlerinnen. Also Goebbels spricht davon, auch das Bettlerunwesen quasi zu beseitigen. Und es gab dann schon bereits im September 1933 reichsweite Razzien durch die Polizei, bei der mehr als 100.000 Bettler und Bettlerinnen festgenommen werden. Die werden dann ins Gefängnis gesteckt oder in Arbeitshäuser oder in erste Lager. Allerdings, die Lager kommen erst ein bisschen später. Im Frühjahr und Sommer gibt es erneut Razzien, Frühjahr und Sommer 1938, und zwar in der Aktion Arbeitsscheureich werden die Landstraßen gesäubert. Gesäubert ist natürlich ein auch wieder in Anführungsstrichen zu denken, weil man macht irgendwie ein Zimmer sauber, aber wenn es um Menschen geht, sollte man halt nicht ohne Anführungsstrichen von Säuberung sprechen. Und im Ergebnis werden von der Gestapo und der Kripo über 10.000 Wohnungslose als sogenannte Asoziale erst in polizeiliche Vorbeugehaft und später dann auch in die KZs eingeliefert. Von ihnen, also von denen, die dabei 1938 bei der Razzia festgenommen worden sind, ist vermutlich die Mehrheit verstorben. Aber da gibt es auch noch tatsächlich eine gewisse Forschungslücke. Allein im KZ Sachsenhausen wurden in mehreren Transporten zwischen dem 16. und 23. Juni 1938 über 6.000 Menschen eingeliefert und als sogenannte Asoziale registriert. Die haben dann auch einen eigenen Stern, also wer sich ein bisschen mit diesen Lagersystemen der Nationalsozialisten auskennt, da gab es halt diese Symbolik der Sterne. Und je nachdem, welcher Gruppe von Verfolgten man zugehört hat, hat man halt gab es eine Farbe von dem Stern, manchmal hat sich das auch überkreuzt, also meinetwegen man war schwul und jüdisch, dann gab es halt quasi einen doppelten Winkel und dieser schwarze Winkel ist quasi das Zeichen, manchmal noch mit einem A drin, halt für die Gruppe, die als Asoziale verfolgt worden ist. Eine kurze Zeit, nämlich halt 1938 nach dieser Razzia, stellten tatsächlich, damals war dieses KZ-System noch nicht so entwickelt wie nach Kriegsbeginn, stellten tatsächlich auch Asoziale die Mehrheit der Menschen im KZ-System der Nazis. Das ist dann halt nach der Festnahme von jüdischen Männern und Jungen, nach der Reichspogromnacht, quasi waren es dann, war die Mehrheit der Häftlinge halt Juden und Juden. Aber halt davor war es halt für eine kurze Zeit, haben tatsächlich Asoziale oder sogenannte Asoziale die Mehrheit der KZ-Insassen in Deutschland gestellt. Nach Kriegsbeginn kommt es dann zu einer Verknüpfung des Vorgehens gegen Kriminelle und Asoziale, auch teilweise halt unter der Rechtfertigung, ja, also die liegen sonst halt dem Kämpfen in Deutschland auf der Tasche, da müssen wir halt mal durchgreifen. Hier hat man so ein Einzelbeispiel, das habe ich in Ravensbrück fotografiert, wo eine Frau quasi als asozial klassifiziert worden ist, und zwar, weil sie aus einer armen Großfamilie stammte und dann halt erst in Buchenwald eingeliefert worden ist und dann später halt auch im Jugendschutzlager Uckermark, das ist bei Ravensbrück in der Nähe, also in Brandenburg, halt eingeliefert worden ist. Hildegard H. Die Polizeibehörden schufen ab 1940 mit den sogenannten, Zitat, polizeilichen Jugendschutzlagern, Zitat, für kriminelle und rebellische Jugendliche, und den Arbeitserziehungslagern für sogenannte Arbeitsbummelanten und andere rebellische Jugendliche Formen der Wegsperrung von als asozial eingestuften Menschen, häufig Jugendlichen. Das sind auch teilweise meinetwegen Edelweißpiraten auch gelandet, aber auch viele Jugendliche, die als asozial gekennzeichnet worden sind. Ein anderes Beispiel von Elisabeth Krug, die auch gestorben ist, 1942 in Bernburg getötet worden oder ermordet worden ist, die auch als zum Beispiel als asozial gebrandmarkt worden ist und dann eingeliefert worden ist ins KZ Ravensbrück. Generell interessant ist auch, dass es halt eine Nicht-Anerkennung der Opfer, also der als asozial verfolgten Menschen, als Opfer des Nationalsozialismus gab und teilweise auch bis heute nicht gibt. Also es ist tatsächlich eine verfolgte Gruppe, der haben auch teilweise die politischen verfolgten Organisationen am Anfang auch abgesprochen halt, NS-Opfer, also so richtige zu sein, und ihnen wurde daraufhin, also wurden auch teilweise die Entschädigungen verweigert. Und das hat in beiden deutschen Staaten stattgefunden, das war sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik so, dass man halt quasi die Leute als Opfer, also in der DDR war es dann Opfer des Faschismus, anerkannt hat. Zu den Motiven von Sozialdarwinismus. Ich habe das hier in einer total schlechten Paint-Grafik versucht darzustellen, dass sie sich häufig mit anderen quasi Diskriminierungsform oder Arten von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit überschneiden. Ich versuche es kurz zu erläutern. Also dieses große Ding, was sich halt gegen sozial benachteiligt richtet, ist Sozialdarwinismus. Also die Abwertung und Anfeindung aufgrund der zugeschriebenen sozialen Stellung. Das sind ja meistens tatsächlich, also natürlich können auch Leute versehentlich als Obdachlose identifiziert werden, die es gar nicht sind, aber das sind meistens tatsächlich sozial benachteiligte Menschen. Ein Teil davon sind auch Obdachlose, das heißt, es gibt einen Sozialdarwinismus, der sich gegen sozial Benachteiligte richtet und davon auch gegen Obdachlose. Ich sage dann aber noch was, warum ich halt Obdachlose als eine spezielle Gruppe für Opferrechte Gewalt, also warum ich das sinnvoll halte, weil die halt was auszeichnet. Es gibt aber Überschneidungen, es gibt Überschneidungen zum Antiziganismus, es gibt überhaupt auch bei dem Thema Sozialdarwinismus, also die zugeschriebenen Eigenschaften, nämlich man sei in seiner sozialen Lage selbst schuld etc., das ähnelt häufig auch dem Antiziganismus, also der Vorurteilsstruktur, die sich gegen Sinti und Roma richtet. Es gibt auch Fälle, wo Obdachlose angegriffen worden sind, halt aus sozialdarwinistischen Motiven und gleichzeitig, weil sie als homosexuell markiert worden sind. Teilweise waren sie es auch gar nicht. Es gibt auch häufig halt noch eine Überschneidung zur Behindertenfeindlichkeit. Obdachlose mit Migrationshintergrund oder sozial Benachteiligte mit Migrationshintergrund können natürlich genauso auch von Rassismus, also auch das kann sich überschneiden. Antisemitismus ist jetzt erstmal ein bisschen seltsam, weil es gibt vermutlich nicht in Deutschland so besonders viele Obdachlose, Juden und Jüdinnen. Es gibt zumindest Fälle, wo halt auf Obdachlose massiv brutal eingetreten worden ist, wo die angegriffen worden sind und sie gleichzeitig als Juden bezeichnet worden sind. Ich vermute mal, dass selbst die Täter nicht gedacht haben, dass es halt quasi Juden und Jüdinnen wirklich sind, aber man hat quasi das Schlimmstmögliche, was man sich vorstellen könnte, das allergrößte Feindbild in sein Opfer, während man halt diesen Übergriff begangen ist, hineinprojiziert. Damit ist es, hat es auch zumindest ist es in gewisser Weise eine Form von Antisemitismus. Auch andere Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit können Überschneidungen zu halt zu Sozialdarwinismus aufweisen. Also insgesamt nennt man diese Überschneidung dann Intersektion oder bezeichnet man in der Forschung als Sektion die Überschneidung der Opfergruppe der sozial Benachteiligten und Einkommensarmen mit anderen ist damit gemeint. Es gibt diese Überschneidung, wie gesagt, zum Rassismus. Es gibt ja auch so einen Sozialdarwinismus gegen Armutsflüchtlinge, das ist ja gerade in der Presse ziemlich groß da, also dass man halt so unter diesem Stichwort, wir sind nicht das Sozialamt der Welt oder so, halt sagt, naja, eigentlich haben wir nichts gegen Einwanderung, aber wenn die Einwanderer auch noch arm sind, das geht ja gar nicht. Es gibt auch quasi nochmal speziell gegen Obdachlose aus dem Ausland, das sind häufiger mal Musiker, Musikerinnen oder Bettler und Bettlerinnen, gibt es verstärkte Anfeindungen. Also ich hatte ja schon dieses Beispiel mit diesen sogenannten ausländischen Bettlerband genannt. Es gibt die Überschneidung, wie gesagt, zum Antiziganismus. Es gibt die Überschneidung zum Antisemitismus, also wo das Opfer als Jude bezeichnet wird. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein schlafender Obdachloser, wurde am 16. Juli 1993 in Marl in NRW als, Zitat, Judensau beschimpft und von einem rechten Skinhead mit Schlägen und Tritten bewusstlos geschlagen. Er starb 3 Monate später, ohne das Bewusstsein wieder zu erlangen. Oder halt die Überschneidungen zur Homophobie. Häufig spielt auch Raub eine Rolle. Trotzdem würde ich dafür plädieren, halt nicht zu sagen, das ist das alleinige Motiv. Man muss sich halt immer noch fragen, wie kommen denn Leute überhaupt auf die Idee, jemanden, also eine Gruppe, die eigentlich generell als arm wahrgenommen wird, zu berauben. Und da wäre halt mein Erklärungseinsatz, weil die Täter und Täterinnen tatsächlich glauben, damit davon zu kommen. Beziehungsweise sich halt als Privilegierte empfinden, die halt dem, Zitat, Penner dann halt noch ein bisschen Geld abnehmen können. Wäre halt zumindest meine Vermutung, warum die Ärmsten der Armen als Opfer ausgerechnet von Raub ausgesucht werden. Das Motiv insgesamt würde ich halt als Sozialdarwinismus bezeichnen. Das hat was mit der Ökonomisierung des Sozialen zu tun. Es gibt meiner Ansicht nach einen manifesten und einen eher latenten Sozialdarwinismus oder Chauvinismus gegen ökonomisch Benachteiligte. Dazu gehören unter anderem auch Langzeiterwerbslose und obdachlose Menschen. 2007, also noch vor der Wirtschaftskrise, gab es Umfragen, die zeigten, dass über ein Drittel der Deutschen den Aussagen zustimmt, dass die Gesellschaft könne sich wenig nützliche Menschen nicht mehr leisten, also noch vor der Wirtschaftskrise. Und 40% der Befragten waren der Ansicht, in unserer Gesellschaft würde zu viel Rücksicht auf Versager genommen, zu viel Nachsicht mit solchen Personen gilt 43,9%, also 2007 die Umfrage, wie gesagt, als unangebracht und etwa ein Viertel stimmte der Aussage zu, dass moralisches Verhalten ein Luxus ist, den man sich nicht mehr leisten könnte. Also wir haben es halt mit der Gesellschaft zu tun. Heidmeier, einer von diesen Forschern, die das untersucht haben, spricht auch von einer Verhärtung Unterkühlung sozusagen von der Mittelschicht, wo man sich halt gegenüber halt den Überflüssigen und Nutzlosen gegenüber halt abgrenzt und abschließt, also die sozusagen von der Solidarität in der Gesellschaft ausnimmt. Dabei wird soziale Ungleichheit zu Ungleichwertigkeit transformiert. Also Leute sind natürlich in einer Gesellschaft wie Deutschland unterschiedlich reich und arm, und das wird aber gleichzeitig halt als Anlass genommen, Leute unterschiedlich zu bewerten, nämlich dass Arme halt abgewertet werden und Reiche sozusagen aufgewertet. Dabei wird quasi eine Naturalisierung sozusagen von Ungleichheit vorgenommen, dem ist zu entgegnen, dass Armut keine Charaktereigenschaft oder sowas ist. Es ist diese Abwertung quasi aufgrund der zugeschriebenen sozialen Situation ist auch das Ergebnis einer Veränderung. Natürlich hat es sie schon immer gegeben, es ist aber quasi feststellbar, dass das zunimmt, und es hat was damit zu tun, dass halt man ein Stück weit auch stärker im Übergang stattfindet, gerade von der Marktwirtschaft zur Marktgesellschaft. Ökonomische bzw. ökonomistische Prinzipien wie Effizienz und Nützlichkeit durchdringen das soziale Leben. Also es findet eine stärkere Bewertung von Menschen aufgrund ihrer, wie auch immer, definierten Nützlichkeit statt. Also Zum Beispiel, Beispiel wäre halt der Sacherzin-Diskurs. Sozialdarwinismus allgemein wird dann halt gegenüber Obdachlosen zur Obdachlosenfeindlichkeit speziell. Aus Assis klatschen wird Penner klatschen. Es gibt einen gesteigerten Sozialdarwinismus, wie gesagt, das hat auch was, also hat Thilo Sarrazin mit angetrieben, aber er war auch nicht der Einzige. Ich fand das so ein bisschen bei linker Kritik an Sarrazin so ein bisschen schwierig, dass Leute halt sich sehr stark auf seinen antimuslimischen, auf sein antimuslimisches Buchkapitel eingeschossen haben, was definitiv natürlich auch Kritik verdient. Aber Sarrazin ist für mich in allererster Linie ein Sozialdarwinist. Also jemand, der halt quasi Leute aufgrund ihrer wirtschaftlichen Nützlichkeit bewertet, also für den Standort Deutschland. Er ist jetzt nicht so völkisch rassistisch, dass er nicht sagt, naja, Einwanderer, die halt dem Standort Deutschland nutzen, die können ja rein. Also da ist er durchaus dafür und er ist auch gegen sozusagen gegen die biodeutsche Unterschicht. Also da schlägt er eine Reihe von Maßnahmen vor, wie die halt sozusagen weniger Geld kommen, wie die mit weniger Geld auskommen könnten, auch in Interviews propagierte das ja, dann sollen die halt die Heizung runterdrehen, dann gibt es nicht mehr so viel Heizkosten, müssen halt einen Pullover mehr tragen etc. Und das richtet sich halt, also da ist es halt nicht, ist es mehr sozialdarwinistisch als rassistisch geprägt. Natürlich ist Sarrazin auch ein Rassist, aber sein quasi, das wo er sich einschießt, ist vor allen Dingen die Unterschicht. Dazu kommt halt noch sein Rassismus an bestimmten Stellen mit dazu. Zitat von Thilo Sarrazin aus seinem Buch Deutschland schafft sich ab, 2010 erschienen. Zitat, nicht Kinder produzieren Armut, sondern Transferempfänger produzieren Kinder. Also es ist halt quasi die Unterschicht, die halt sich biologisch ständig regeneriert, auch noch ausbreitet, während er halt klagt, dass sich halt die Mittelschicht und besonders halt Akademiker Frauen, nennt er da, halt keine Kinder bekommen wollen. Thilo Sarrazin, auch ein anderes Zitat von ihm, es ist nämlich zu befürchten, dass sie zur durchschnittlichen Vermehrung jener bildungsfernen und von Transfers abhängigen Unterschicht beitragen, welche die Entwicklungsaussichten Deutschlands verdüstert. Also hier ist quasi eine Bewertung aufgrund dessen, ob Leute halt was zum Wirtschaftsstandort Deutschland beitragen oder nicht. Und die Unterschicht ist halt für ihn, das sind ja natürlich Transferempfänger, Empfängerinnen, oder Transferleistungsempfängerin, die ist halt quasi unproduktiv und die möchte er gängeln. Also da möchte er einen viel autoritäreren Umgang, den tut er auch in seinem Buch relativ deutlich ansprechen. Er nimmt gleichzeitig eine Biologisierung des Sozialen vor, also dass er halt sagt, naja, die regeneriert sich und es ist halt genetisch bedingt, dass die halt nicht den Aufstieg schaffen. Da quasi, also ein bisschen einfach gesagt, tut sich halt Dummheit vermehren in seinen Augen. Dem ist halt, wie gesagt, zu entgegnen, wer Menschen nach ihrem ökonomischen Nutzwert beurteilt, hat seine Menschlichkeit ein Stück weit an der Kasse abgegeben. Was da stattfindet im Bereich Sozialdarwinismus, nicht nur bei Thilo Sarrazin, aber auch und von ihm mit angetrieben, ist, dass Langzeitarbeitslose, Menschen mit geistiger Behinderung, Obdachlose entmenschlicht werden und abgewertet werden. Das hat man teilweise, sieht man das auch am Vokabular. Und da komme ich jetzt wieder zu den direkten Übergriffen. Das hat nämlich natürlich was miteinander zu tun. Das eine ist ja ein Ausfluss von dem anderen. Und ich hatte ja schon diese Beispiele gebracht, wo jemand gesagt, also wo die Täter gesagt haben später im Prozess, ja, der hatte im schönen Ahlbeck nichts zu suchen. Das ist natürlich eine Ideologie, die in der Gesellschaft virulent ist und nicht nur bei den Tätern und Täterinnen, die die da ausleben und sozusagen radikalisiert auf die Spitze treiben und dann zur Tat schreiben. Aber das sind halt quasi Sachen, die sind in der Gesellschaft vorhanden. Deswegen ist es genauso wie halt bei rassistisch motivierten Übergriffen, so einfach zu sagen, naja, das sind diese einzelnen Täter und Täterinnen, sondern das hat was mit gesellschaftlichen Zuständen und Stimmungen und Tendenzen zu tun. Also ich würde auch sagen, dass der quasi körperlichen Gewalt die verbale Gewalt vorausgeht, also dieses Abwerten über Sprache. Die Täter selbst sprechen häufiger mal von so, also benutzen Wörter wie so, ihr Opfer sei menschlicher Schrott gewesen. Also das ist halt auch eine Entmenschlichung, weil man damit, also wenn man jemanden als Schrott bezeichnet, den Status als Mensch aberkennt. Und es kommt halt zu einer Abwertung. Heidmeier ist einer von den wenigen, die auch die Abwertung von Obdachlosen speziell nochmal untersucht hat und dann tatsächlich auch darauf kommt, dass es halt mindestens ein Drittel in der Gesellschaft halt Obdachlose sozial abwertet. Also dass es eine spezielle Feindlichkeit gegenüber Obdachlosen gibt. Hier hat man nochmal eine Statistik von 2012. Es richtet sich jetzt, also es geht um Hartz-IV-Empfänger, Empfängerinnen in der Gesellschaft, wo halt meinetwegen voll und ganz 63% der Aussage zustimmen, die müssen sich halt finanziell einschränken oder tatsächlich die 13% voll und ganz und 42% zumindest eher der Aussage zustimmen, dass Hartz-IV-Empfänger nichts Sinnvolles zu tun haben und nur die Zeit totschlagen, okay, dem würde ich auch zustimmen. Also sinnvoll ist nochmal eine Frage, aber hier viele Leute sagen, dass sie halt quasi selbst an der Situation schuld sind, also eine Schuldzuweisung an die Person, die von Armut betroffen ist. Und auch das ist quasi ein Bestandteil von Sozialdarwinismus, dass man halt die Betroffenen von Armut für ihre soziale Situation selber verantwortlich macht. Was dann halt bei den Übergriffen selbst passiert, ist halt quasi, dass es also interessant ist, wenn man sich die Tätergruppen anschaut, dass einige von den Tätern und Täterinnen selber nicht besonders, also selber auch aus eher ärmeren Verhältnissen kommt. Das heißt aber nicht, dass deswegen das Motiv nicht Sozialdarwinismus ist oder es teilweise auch in den Begründungen von den Tätern sehr deutlich durchschimmert. Habe ich versucht, das halt so ein bisschen zu erklären im Sinne von einer Art von psychologischen Erklärungsansatz, dass man sich nämlich selber aufwertet, indem man andere abwertet. Also es funktioniert natürlich auch im Rassismus so, aber halt auch im Sozialdarwinismus, wenn ich selber arm bin und halt in Gefahr laufe, halt auf der Leiter sogar noch runterzurutschen, dann kann ich mich selber aufwerten, indem ich halt auf jemanden, der in der sozialen Hierarchie noch ein Stück weit unter mir steht, halt quasi nochmal sprichwörtlich eintrete oder halt auf diese Person, die halt zumindest abwerte. Deswegen finden sich sozialdarwinistisch motivierte Taten auch bei Leuten, die Täter sind, die selber jetzt nicht besonders reich sind oder sowas. In Fällen von Gewalt gegen Obdachlosen fällt auf, dass die Gewalt enthemmt eingesetzt wird, das hatte ich ja schon angesprochen. Bei normalen Schlägereien ist ja häufig an bestimmten Stellen Schluss. Bei Obdachlosen oder sozial Benachteiligten scheint es aber diese Grenze häufig nicht zu geben. Was ein Hinweis darauf ist, dass quasi das Opfer selbst keinen Status als Mensch hat, also dass man dem halt nicht irgendwie diese normalen Regeln zuspricht und dass man halt meint, bis zur Hemmung, also ohne Hemmung bis zum Tod zuschlagen zu können. Also es ist, was dahinter steht im Sozialdarwinismus, wenn er tatsächlich zu gewaltvoll ausgelebt wird, ist eine Einteilung von Menschen in lebenswert und nicht lebenswert. Und Leute, die nicht lebenswert in dem Verständnis von sozialdarwinistisch motivierten Menschen sind, das sind dann also tatsächlich auch Leute, die man halt, Anführungsstrichen, mit dem Mitdenken umbringen kann. Das hat was, wie gesagt, mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun, nämlich mit dem, wie auch diese eine Forschungsreihe von Heidmeier beschrieben ist, mit den deutschen Zuständen. Da würde ich halt auch den Sozialdarwinismus in der Gesellschaft mit erwähnen. Es gibt eine allgemeine Abwertung von sozial Benachteiligten und Obdachlosen in der Gesellschaft. Das ist, wie gesagt, statistisch nachweisbar. Das hat was häufig mit etablierten Vorrechten zu tun. Also dass mehr, dass halt Leute die Rechte, die den Reichtum, den Wohlstand, den sie haben, halt glauben, verteidigen zu müssen gegen Ärmere. Dazu gehören meinetwegen so, dass halt mehr als die Hälfte der Besserverdienenden hält Langzeitarbeitslose für willensschwach, an ihrer Lage selbst schuld und für die Gesellschaft nutzlos. Dann gleichzeitig sind aber Leute, die halt sagen, naja, hey, ich muss halt Steuern abgeben, also die Mittelschicht sozusagen, und mit meinen Steuern werden dann halt diese Transferleistungsempfänger, Empfängerinnen halt quasi bezahlt. Das geht gar nicht, dem muss man das halt quasi abkürzen, weil sonst machen die sich auf meine Kosten ein gutes Leben. Das funktioniert sowohl nach innen, da ist es dann meistens sozialdarwinistisch motiviert, als auch nach außen, da sind es genau diese Diskussionen über meinetwegen die Griechen, also die Griechen bitte mitgedacht. Wo dann halt gesagt wird, naja, hey, dem gesunden deutschen Steuerzahler, und mit sowas macht ja zum Beispiel die AfD ganz gut Politik, liegen die sozusagen auf der Tasche, die müssen sich einschränken, und genau dieselbe Forderung gibt es aber auch im Inland gegenüber quasi halt ärmeren Menschen, also Hartz-IV-Empfänger, Empfängerinnen etc. Das überspringe ich kurz. Zu Sozialdarwinismus in der Gesellschaft. Hier hat man mal ein ganz kleines Beispiel, ich finde das sonst nicht so häufig, also deswegen ist es auch schwierig, immer halt ein passendes Bild zu den Sachen zu finden, wo man mal ein Graffiti hat, also Tübingen wird zerbettelt, heißt das, TÜ steht für Tübingen, wo halt anscheinend sich jemand, der Sprayer ist oder Sprayerin, halt darüber empört hat, dass es halt Bettler und Bettlerinnen gibt. Es war, glaube ich, auch gerade eine Straße, wo auch ab und zu tatsächlich Bettler und Bettlerinnen sitzen. Diese Abwertung von Menschen, die halt als arm, also die einkommensschwach sind, hat was mit quasi dem Arbeitsethos und dem Leistungsprinzip in der bürgerlichen Gesellschaft zu tun. Es findet so eine Art Antiökonomisierung des gesellschaftlichen Lebens statt. Dieser Sozialdarwinismus wird über die Medien transportiert, häufig auch. Also es werden immer wieder dieselben Stereotypen Bilder von Hartz-IV-Empfängern, Empfängerinnen oder Langzeiterwerbslosen reproduziert, also wo die dann halt dargestellt werden. Oder ich weiß nicht, vielleicht die Älteren unter euch erinnern sich noch an den Fall Florida Rolf, also wo halt ein einzelner Arbeitsloser, halt der in Florida gelebt hat, Arbeitslosenunterstützung erhalten hat. Das wurde dann von der Bild-Zeitung, die machen immer so einen Einzelfallpopulismus, wurde halt skandalisiert. So im Sinne von, naja, der macht sich hier in der Hängematte und in den Palmen halt bequem. Eigentlich war das total legitim, was er bekommen hat. Es war, glaube ich, auch nicht besonders viel. Selbst wenn, mir ist das ziemlich egal. Aber wo dann halt quasi halt die Bild-Zeitung auch ein bisschen die Politik vor sich hergetrieben hat. Also in dem Fall ging quasi die Initiative von den Medien aus. Und dann tatsächlich halt das Konsequenzen hatte für diesen Rolf in Florida und ihm das auch gekürzt worden ist. Also die Politik hat sich quasi aufgrund von der Empörung, dass sich da jemand halt in Florida halt Arbeitslosenunterstützung oder Hartz IV oder sowas empfangen hat, halt genötigt gefühlt hat zu reagieren. 2009, 2010 gab es sogar sowas wie eine öffentliche Kampagne in den Medien gegen die sogenannten Sozialschmarotzer, Zitat bitte mitdenken, die begann mit einem FAZ-Artikel von dem Philosophen Peter Sloterdijk. Er stellte publikumswirksam die These von der Enteignung der Leistungsträger und Trägerinnen durch den modernen Steuerstaat zugunsten von Erwerbslosen vor. Also genau das, was ich gerade beschrieben habe, da wird halt dem gesunden, hart arbeitenden Mittelstand wird das Geld abgezogen, um da halt die Armen mit durchzufüttern. Zitat Peter Sloterdijk in genau diesen Artikel, lebten im ökonomischen Altertum die Reichen unmissverständlich und unmittelbar auf Kosten der Armen, so kann es in der ökonomischen Moderne dahin kommen, dass die Unproduktiven mittelbar auf Kosten der Produktiven leben. Zitat Ende. Das ist klassisch sozialdarwinistisch, das richtet sich natürlich nicht speziell gegen Obdachlose, trotzdem ist es halt ein Teil von dem Sozialdarwinismus, der sich auch gegen Obdachlose richtet. Es gab messbare Veränderungen, gerade unter Eindruck der Krise zwischen 2009 und 2010 in besseren Kreisen kam es halt zu einer quasi Abschließung der Solidarität gegenüber halt weniger Gutverdienenden, die hat man von der Solidarität ausgenommen und es gab eine starke Abwertung von Langzeiterwerbslosen durch Gutverdiener. Es gab dann auch noch so einzelne Leute wie den Fokusredakteur Michael Klonowski, der gegen sozial Benachteiligte jetzt auch in richtig harten Worten, Zitat von 2010 von Klonowski, also es war damals der Chef vom Dienst beim Fokus, Zitat, soziale Gerechtigkeit heißt, dem einen wird in der Regel gegen dessen Willen etwas weggenommen, damit den anderen gegeben werden kann, ob sie es verdient haben. Die Tatsache, dass es unproduktive Unterschicht, Sozialschmarotzer, ja es Plebs gibt, findet der Gutmensch so skandalös, dass er jeden zum Schlechtmenschen erklärt, der darauf hinweist. Wenn es sich obendrein noch um Migranten handelt, kommt hierzulande der so beliebte Rassismus- und Ausländerfeindlichkeitsvorwurf mit derselben Sicherheit zur Anwendung, wie dessen Handhaber fernab von sozialen Brennpunkten siedeln. Dabei ist gerade die Einwanderung in das Sozialsystem eines anderen Landes, das Leben auf fremder Leute kosten, eine enorme Ungerechtigkeit. Zitat Ende. Also ein wichtiger, einflussreicher Leitartikler aus dem Fokus, der hier quasi einen sozialdarwinistischen Artikel produziert hat, der auch gleichzeitig noch rassistisch ist und sich halt gegen die Unterschicht richtet. Also wo von unproduktiver Unterschicht, Sozialschmarotzer oder Plebs die Rede ist. Auch Politiker versuchen halt damit Kapital für sich zu schlagen, indem sie halt gegen arbeitsfaule Sozialschmarotzer agitieren und polemisieren. Hier hat man beispielsweise aus Österreich von der FPÖ-Abspaltung, also eine rechtspopulistische Partei, wo man eine Bettlerin dargestellt hat, die ist auch extra, glaube ich, ist, glaube ich, wichtig, dass man ihr keine Individualität gibt, indem man ihr Gesicht nicht zeigt. Sie hat ein Kopftuch und hier unten heißt sie Militia F, was halt vermutlich in Österreich als nicht österreichischer Name wahrgenommen wird. Und dann wird sie halt hier bezeichnet, bitte wählen Sie nicht das BZÖ, also diese Partei, damit ich weiterhin mein Geschäft nachgehen kann, also damit sie weiterhin betteln kann. Oder hier BZÖ rühmt sich selber, hier säubern Graz, also die ist eine größere Stadt in Österreich, von Parteienfilz, von Asylmissbrauch, aber auch vom Bettlerunwesen. Und das hat dann tatsächlich auch wieder eine Auswirkung auf die Politik, es werden nämlich entsprechende Gesetze, die man wegen dem Bettelverbot in der Innenstadt beinhalten, erlassen. Oder auch die FPÖ, also die, von der sich dieses BZÖ also Bündnis Zukunft Österreich heißt das übrigens, abgespalten hat, auch die hat das mit auf quasi auf der, mit im Repertoire sozusagen. Hier haben sie ein großes Transparent, da steht drauf, wir verstehen eure Wut, kriminelle Nordafrikaner-Szene, also das rassistische, gewalttätige Jugendbanden, aber auch die Bettlermafia. Also quasi, wer damit aufräumen will, der muss FPÖ wählen. Sozialdarwinismus findet sich auch in der Populärkultur, also angefangen bei so, können wir auch gerne drüber reden, bei so halt Begriffen wie Penner überhaupt im Sprachgebrauch, aber halt auch die klischeehafte und auch häufig abwertende Darstellung von Obdachlosen in der Populärkultur, also wo es dann YouTube-Videos gibt oder irgendwelche Rap-Stücke, das wurde tatsächlich auch initiiert, also es ist von Blockmonster in Schwarz, heißt der Rapper aus Berlin, da gab es sogar, wie gesagt, die Initiierung, wo er halt sich unter anderem singt nennen wir es mal singen. Du siehst aus wie eine Kloake und du stinkst wie eine Kloake, ja, du lebst wie eine Kloake, gib das weg, du dumme Kloake. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr in der U-Bahn sitzt, gegenüber ist ein Penner mit seinem Müllsack vollgeschwitzt, er stinkt wie ein Haufen Scheiße, etc. pp. Also auch dadurch wird halt Sozialdarwinismus auch gegenüber obdachlosen Menschen nochmal stärker angetrieben und das Ergebnis ist eine Art von struktureller Sozialdarwinismus, würde ich es nennen, nämlich halt, dass man halt immer mehr versucht, halt arme Menschen oder soziale Randgruppen aus bestimmten Regionen, vor allen Dingen aus den Innenstädten heraus, zu vertreiben. Also das hat was damit zu tun, also man es ist eigentlich so ein bisschen zweigeteilt, es ist definitiv eine Vertreibungs- und Verdrängungspolitik. Ein Beispiel. Ist das jetzt als nächstes? Nee. Damit. Ein Beispiel, vielleicht ist euch von den Leuten unter euch, die ein bisschen älter sind, habt ihr gemerkt, dass sich die Sitzgelegenheiten an den Bahnhöfen verändert hat. Und früher waren das tatsächlich halt Sachen, wo man sich hinlegen konnte und schlafen konnte. Und inzwischen hat es aber diesen Bügel dazwischen. Und seitdem kann da halt am Bahnhof niemand mehr richtig sich hinlegen und pennen. Und das ist kein Zufall. Das ist explizit so konstruiert worden, damit da halt möglichst wenig Leute pennen und natürlich halt vor allen Dingen auch obdachlose Menschen oder Angehörige von sozialen Randgruppen. Ein anderes Beispiel wäre, dass man zum Beispiel auch Papierkörbe neu konstruiert hat. Also, dass man da nicht reingreifen kann, um sich die Pfandflaschen rauszunehmen. Auch das gibt es zum Beispiel. Oder dass man auch teilweise so Sitzgelegenheiten, also wo man hätte schlafen können, da halt meinetwegen, also gab es zum Beispiel in London den Fall, dass man halt so Platten mit Spikes reingehauen hat, damit da möglichst niemand pennt. Also es gibt einmal das in der Architektur, es gibt... Oder Bänke verschwinden auf einmal. Oder Bänke verschwinden. Es gab in Frankreich den Fall, dass man tatsächlich halt eine Art Gitterkasten um Bänke gemacht hat, dass da niemand übernachtet auf Bänken. Es gibt eine Vertreibungs- und Verdrängungspolitik im öffentlichen Raum, das könnte man halt, wie gesagt, auch als Säuberung bezeichnen, wobei ich den Begriff nicht so ganz mag. Es gibt es in der Architektur oder halt in der Konstruktion von so Bänken. Es gibt zum Beispiel auch diese Heißluft, also die an größeren Gebäuden sind, wo es früher halt quasi warm war und die waren auf dem Boden angebracht, die man jetzt auch explizit höher anbringt, damit halt niemand sozusagen von dieser Wärme profitieren kann. Das hat was damit zu tun, dass die Stadt im Kapitalismus nicht bedürfnisorientiert, das ist ja beim Kapitalismus allgemein so, der ist nicht bedürfnisorientiert, also das heißt, es werden halt meinetwegen Lebensmittel produziert, weil halt Leute Hunger haben, damit dieser Hunger gestillt wird, sondern im Kapitalismus werden halt Lebensmittel produziert, um Gewinn zu erzielen. Also normalerweise, es ist halt, geht irgendwie um so Leute, die sich selber auf einer Farm ernähren oder sowas. Und genauso funktioniert halt auch die Stadt im Kapitalismus und da sind halt quasi soziale Randgruppen wie Obdachlose unter anderem sind halt einfach nicht Kunden, sind eher störend, weil sie halt die richtigen Kunden oder die finanzkräftigen Kunden und Kundinnen halt sozusagen abhalten davon, wenn die meinetwegen vor der Kaufhalle sind oder so. Und deswegen will man die halt verdrängen. Das findet sich zum Beispiel auch bei Bahnhöfen verstärkt. Bei Bahnhöfen ist deswegen nochmal ein Spezialfall, weil die Bahnhöfe quasi im Privatbesitz sind. Also da ist es nicht mehr so, dass halt die Polizei der wichtigste Akteur ist, sondern hier diese quasi DB-Sicherheitsdienste. Die können inzwischen auch jeden aus dem Bahnhof rausschmeißen, der oder die keine eigene Fahrkarte hat, also sich nicht legitimieren kann, da zu sein. Wo dann halt quasi sie, sogar wenn sie wiederholt Leute antreffen, die sich nicht legitimieren können, tatsächlich die sogar quasi vor Gericht bringen können, im schlimmsten Fall. es gibt das Mittel, um Leute, also Sozialangehörige von sozialen Randgruppen aus den Innenstädten rauszuhalten, sind sowas wie Bettelverbote, Platzverweis im konkreten Fall, aber auch Kameraüberwachung. Also man bringt gerne Kameraüberwachung an, da wo halt Leute sich häufig aufhalten. Das ist für viele Menschen unangenehm, dass sie dann halt diesen Teil eher scheuen. Ich habe schon auch mitbekommen, dass halt tatsächlich es für Punks sind ja häufig mit Hunden unterwegs, dass es da bei, die haben, es waren Punks, die haben von dem Supermarkt häufiger rumgesessen, dass da halt hinter einem Gitter wurden dann halt so laute empfindliche Geräusche, also irgendein Gerät, was laute empfindliche Geräusche verursacht, hingemacht, was halt den Hunden Schmerzen bereitet. Du kennst, ihr sagt es doch. Ja, Hundeschrecken, also ganz hohe Pfeiftöne. Genau, um die halt dadurch halt wegzubringen, also dass die Punks mit ihren Hunden halt abhauen. Es findet eine zunehmende Privatisierung des öffentlichen Raumes statt, deswegen sind die Akteure von diesen Verdrängungen und Vertreibungen sind nicht nur halt Polizisten und Polizistinnen, sondern halt auch private Sicherheitsdienste, Bahnhöfe und Bahnhofsvorplätze werden zunehmend privatisiert und dadurch kann man sich halt auch auf Hausfriedensbruch berufen. Es gibt eine eigene Bahnpolizei oder Security zur Durchsetzung dieser Souveränität. Die Prinzipien der DB heißen unter anderem auch, sind 3S, nämlich Service, Sicherheit, Sauberkeit. Da passen obdachlose Menschen einfach nicht gut rein. Trotzdem sind Bahnhöfe ja gleichzeitig auch Anlaufpunkte für sozial schwache und obdachlose Menschen, weil es ja traditionell in den Bahnhöfen in Deutschland halt die Bahnhofsmissionen gibt, also wo man halt hingehen kann, wo es ein bisschen warm ist und vielleicht auch was zu essen gibt. Das findet sich auch im privaten Raum, findet sich auch zum Beispiel bei Sparkassen. Auch da ist es häufig für Leute, die halt nicht auch angewiesen sind auf irgendwie eine Notfallübernachtungsplatz draußen, denen fällt das nicht aus, dass halt Sparkassen zum Beispiel mancherorts jetzt über Nacht zugeschlossen werden, weil in ihnen übernachtet wurde. Also auch das gibt es zum Beispiel. Vielleicht habt ihr da noch Beispiele von hier. Es gibt auch polizeiinterne Handlungsanweisungen, so zum Beispiel 2009 in Hamburg, wonach bestimmte Gruppen wie Punks, also es sind nicht nur Obdachlose, aber auch Obdachlose, aus dem öffentlichen Raum vertrieben werden sollen. Also es gibt direkt so die interne Anweisung zumindest. Ja, das kenne ich auch aus Dortmund so, da haben wir jetzt auch angefangen. Sobald drei Leute irgendwie in der Innenstadt zusammen waren, sind direkt die, also Verordnungsamt oder so eine stadteigene Security, haben die Leute direkt einen Platzverweis gekriegt. Nicht mal Brunnen gefragt, ob man da obdachlos ist. Sobald drei Leute, die eben nicht in das öffentliche Bild passten, wurden direkt. Tschüss. Da habe ich mal Stadtverbot gekriegt. Ja, direkt komplett in die Stadt. Bei der WM 2006 Innenstadtverbot einfach aus optischen Gründen. Das war schon okay. Um 2000 rum. Es gibt halt auch generell weltweit die Tendenz zur Abgeschlossenheit von reichen Vierteln, also die sogenannten Gated Communities, wobei das in Deutschland noch nicht so stark der Fall ist. Was man da auch erwähnen soll, dass es halt sollte, was bei solchen Fällen halt von Kontrollen oder Verdrängungen und Vertreibungen durch Polizeibeamte ist, dass es da auch teilweise zu Übergriffen kommt durch Polizeibeamte. Also es gibt die tägliche Drangsalisierung von Obdachlosen, Alkoholkranken oder Punks in vielen Orten durch die Polizei, was dann natürlich wieder zur Folge hat, dass solche Leute, wenn jemand wegen von anderer, also von sozialer wenigstlicher Gewalt betroffen sind, dass die natürlich halt sehr viel weniger zur Polizei gehen, um eine Anzeige zu stellen, weil die halt schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Ist ja sehr nachvollziehbar. Aber auch bei der Polizei oder durch Polizeibeamte kam es zu Übergriffen. Beispiel eines, der Obdachlose Erwin Titz, 57 Jahre alt, wird im Dezember 1980 von einem Mainzer Streifenpolizisten schwer betrunken auf einem Feld ausgesetzt. Er stirbt an Herzversagen. Auch das ist eine Praxis, die anscheinend in den 90er Jahren stärker verbreitet war. Jetzt habe ich gehört, dass es teilweise noch so praktiziert wird, aber nicht mehr so verbreitet ist, dass man nämlich Obdachlose oder Angehörige von anderen sozialen Randgruppen aus den Innenstädten quasi an die Stadtgrenze gestellt hat, um die quasi aus den Innenstädten wegzuhaben. Das waren aber Leute, die teilweise betrunken waren, es war kalt, es gab einfach mehrere Fälle, wo die Leute deswegen quasi erfroren sind, weil die halt an die Stadtgrenze sind, wo sie halt sehr viel weniger irgendwie einen schützenden Platz hatten und dann sind die halt gestorben. Oder ein anderes Beispiel für einen Polizeibegriff, jüngeren Datums sehe ich am 7. Dezember 2002, haben zwei Stralsunder Polizeibeamte fahren am 7. Dezember 2002 einen 35-jährigen Obdachlosen an den Stadtrand und setzen ihn dort aus. Also diese Praxis wird, wie gesagt, jetzt auch noch heute oder nicht nur in den 80er Jahren. Er stirbt aufgrund von 2 Grad Minus und starkem Wind an Unterkühlung und Alkoholvergiftung. Nach Aussagen eines Zeugen habe der Ältere der beiden später Journalisten nach dem Bekanntwerden des Todes gesagt, Wäre er ein normaler Bürger, hätte es mir leid getan. Er war eh nur ein Knasti, eine Dreckfresse, die schon lange im Knast war. Zitat Ende. Also hier auch wieder diese Entmenschlichung, die Absprechung des Status Mensch. Deswegen hat er auch gar kein Unrechtsbewusstsein, dass aufgrund von seiner Handlung ein Mensch erfroren ist. Interessant ist auch, dass die meisten von euch werden den Fall Uri Jalloh kennen, oder? Das genau ein Jahr, bevor halt Uri Jalloh mutmaßlich in der Zelle verbrannt worden ist, ein Obdachlose auf demselben Polizeirevier unter ähnlichen Umständen auch gestorben ist. Also es ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass da auf einer Polizeiwache sowas stattgefunden hat. Ist leider wenig thematisiert worden. Generell, neben diesen individuellen Übergriffen und der Vertreibung und Verdrängung gibt es einfach noch das, dass halt Obdachlose halt von quasi Umweltbedingungen beeinträchtigt werden. Es gibt Kältetote auch im reichen Deutschland. Die Ursache des Kältetodes ist vor allen Dingen meiner Ansicht nach nicht die Kälte, also die unmittelbare schon, aber vor allen Dingen auch die Armut und die gesellschaftliche Ausgrenzung von Menschen. Also sie sind nicht in der Lage, sich ein warmes Heim als Schutz zu leisten. Das ist das, was ich auch noch mehrmals betonen werde, nämlich das, was halt obdachlose Menschen von nicht obdachlosen Menschen unterscheidet, dass sie halt keine abschließbare warme Fläche haben. Das haben wir alle, also vermute ich mal hier im Raum. Dass wir einfach was haben, wo wir hingehen können, wo wir abschließen können, wo wir damit auch eine gewisse Sicherheit haben, wo wir eine angenehmere Temperatur haben und wo wir halt von sowas wie Kälte wenig beeinflusst werden. Das haben Obdachlose nicht, die haben diesen Rückzugsraum nicht. Und das zeichnet sie meiner Ansicht nach auch nochmal als speziell als Opfer von rechter Gewalt auf. Sie sind leichter zugänglich. Also neben, dass halt Menschen speziell als Obdachlose angegriffen werden, nämlich mit diesem Stichwort Pennerklatschen, sind das auch sehr verfügbare Opfer. Sie sind halt einfach aufzuspüren. Man weiß bei vielen Obdachlosen, ja, die liegen da und da, auf der Parkbank oder da hinten haben sie sich versteckt und die haben halt keine Tür, die sie abschließen können und das macht sie halt nochmal zu einer besonderen Kategorie, meiner Ansicht nach. Oder müsste sie deswegen müsste man sie als spezielle Kategorie nehmen. Allein im Winter 2009, 2010 sind laut Angaben vom Spiegel in Deutschland mindestens 15 wohnungslose Männer erfroren, davon 9 in Großstädten. Nicht ganz so quasi drastisch, aber auch das gibt es. Es gibt neben diesen Kältetoten auch tatsächlich Obdachlose, die stark unter Hitze leiden. Auch da hat es wieder was mit dem nicht vorhandenen Wohnungsraum zu tun, nämlich dass sie halt keine kühle Wohnung haben, die ihnen Schutz vor der Wärme bietet. Generell zu Gewalt, auch organisierte Gewalt gegenüber Obdachlosen, kann man sagen, dass das auch im Ausland natürlich Fälle gibt. Sehr stark war es zum Beispiel in Brasilien, wo es richtig Todesschwadrone gab, die halt gegen Straßenkinder vorgegangen sind. Es gab in den Nullerjahren und davor gab es tatsächlich Jahre, wo jeden Tag Straßenkinder in Brasilien umgebracht worden sind. Es war unglaublich brutal. Es waren häufig Ex-Polizisten, die Taten verübt haben. Also wenn man mal tatsächlich Täter ertappt hat oder geschnappt hat, die haben schlafende Straßenkinder häufig mit Benzin übergossen und angezündet und häufig war das halt im Auftrag von Geschäftsleuten. Also es waren Innenstadtbereichen, die Geschäftsleute haben die Polizisten bezahlt, um halt quasi die auf die grausamste und tödlichste Variante halt zu entfernen. Nämlich halt durch die Ermordung. Zu den Täterprofilen. Hier hat man diesen ganz am Anfang erwähnten Ronny mal tatsächlich, also es war auch quasi Antifa-Recherche geschuldet oder aufgrund von Antifa-Recherche ist dann rausgekommen, dass einzelne von den Tätern von Oschatz tatsächlich im extrem rechten Milieu verankert waren, unter anderem dieser Ronny, wo dann halt die Facebook-Bilder halt hier mit der Reichskriegsflagge gezeigt worden sind und dann halt klar war, wo der zu verorten ist politisch. Die Täter sind laut der Straßenzeitung Mods, werden die Gewalttaten seit Anfang der 1990er Jahre zunehmend von rechten Tätergruppen verübt, in Ostdeutschland wie auch in den alten Bundesländern. Seit 1998 sind es kaum noch Einzeltäter, sondern zunehmend kleine Trupps von 4 bis 5 Tätern. Ich würde generell unterscheiden zwischen halt dem Typus extreme Rechte, also Leute wie hier dem hier, der eine Anbindung an die extrem rechte Szene hat, und sogenannten unpolitischen Jugendlichen. Bei denen ist ein rechter Hintergrund oder eine Einbindung in irgendeine rechte Szene nicht nachweisbar. Es gab auch zum Beispiel Fälle, wo halt meinetwegen Gymnasiasten, also aus gutbürgerlichen Familien, Obdachlosen zu Tode gequält haben. Das heißt aber nicht, dass die Tat unpolitisch ist, wenn die halt zu Hause ihr Lanzer Best-of-Album oder die goldene NPD-Mitgliedskarte haben. Sondern wichtig ist für die Beurteilung der Tat und für die Einstufung der Tat quasi das Motiv. und nicht, wie die jetzt in ihrer Freizeit sich verhalten. Das ist ein Hinweis auf das Motiv. Aber es heißt nicht, wenn halt eine Einbindung in eine rechte Szene nicht nachweisbar ist, dass das nicht ein rechtes, nämlich in dem Fall dann ein sozialdarwinistisches Motiv der Tat zugrunde liegt. Deswegen plädiere ich dafür, halt auf die Motive zu schauen. Es ist natürlich schwierig, in die Köpfe von Menschen zu gucken, das geht nicht. Aber vor Gericht sagen die sehr häufig, was sie angetrieben hat. Also bei vielen Tätern gibt es auch gar kein Unrechtsbewusstsein und die sagen dann, naja, der hatte halt im schönen Albex nichts zu tun oder der war für mich nicht lebenswert. Und das ist halt ist ja quasi nicht nur ein Indiz, sondern der Beweis dafür, dass es eine sozialdarwinistisch motivierte Tat war. Im Umgang mit den Schwierigkeiten beim Umgang mit der Gewalt gegen Obdachlose, generell schwierig ist der Zugang zu den Betroffenen. Also das sind Leute, die halt tatsächlich auch aus Selbstschutzgründen häufig allein leben, vereinzelt sind. Manchmal ist es auch so, sowieso sind es Einzelgänger. Und man kommt zu denen wenig hin. Das ist dasselbe Problem wie bei der medizinischen Versorgung. Man muss halt zu den Leuten gehen, ist weniger so, als auch von, sagen auch quasi Opferhilfsorganisationen, für die Opferrechte Gewalt ist es sehr schwierig, da einen Kontakt hinzubekommen. Betroffene nehmen nach nehmen auch teilweise selbst sozialdarwinistische Angriffe nicht als rechte Gewalt wahr, selbst wenn die Täter, also wenn die Täter nämlich nicht gerade dabei sind, Keil oder sowas schreien. Ich habe auch schon selber Opfer getroffen, meinetwegen in der Straßenbahn. Das war jemand, der aber halt blutverkrustet, war offensichtlich halt ziemlich heruntergekommen, würde ich sagen. Ich habe ihn dann gefragt, er war selbst obdachlos, hat gesagt, haben halt irgendwelche Jugendlichen angegriffen, aber er könnte dazu jetzt auch nichts weiter sagen. Und ich habe zu der Zeit ein Praktikum bei der Opferhilfsorganisation gemacht und es war unglaublich schwierig, ihn dann ausfindig zu machen, weil die haben natürlich keine Adresse. Das ist ja, also natürlich gibt es einige Obdachlose, die halt quasi eine Meldeadresse haben, wo man Post hinschicken kann. Inzwischen haben auch viele ein Handy. Aber es ist natürlich sehr viel schwieriger, als einen festansässigen Menschen, einen nicht festansässigen Menschen ausfindig zu machen. Das macht halt quasi bei solchen Taten, wenn es halt kein Mord war, sondern ein Übergriff, den Leute überlebt haben, macht es halt sehr viel schwieriger. Obdachlose zeigen einen Angriff auch praktisch nie an, weil ihnen einmal, weil schlechte Erfahrungen mit der Polizei teilweise haben und sie haben natürlich auch Angst vor einer Rache. Weil sie sind die Opfer, wie gesagt, ich hatte es schon mehrfach betont, ohne einen sicheren Rückzugsraum. Eine Wohnung ist ein abschließbarer Raum, dem man die Tür zumachen kann und den gibt es halt für Obdachlose so nicht. Sie sind damit besonders schutzlos und aufgrund auch von ihrer sozialen Isolation besonders wehrlos. Sowieso ist es so, dass Studien der EU-Grundrechteagentur ergab, dass nur 20% der Opferrechte und rassistische Gewalt sich an die Polizei wenden. Ich vermute, dass bei Obdachlosen der Prozentsatz sogar noch niedriger ist. Sie sind Tote ohne Anerkennung, sie sind quasi in einer gewissen Weise die unterste Opferkategorie in der Aufmerksamkeitshierarchie. Bei keiner anderen Opfergruppe wird das Recht im Tatmotiv so häufig ausgeblendet wie bei Obdachlosen, selbst wenn die Täter relativ eindeutig in der rechten Szene zu verorten sind oder auch vor Gericht recht offen sagen, was sie denn quasi getrieben hat. Insbesondere Obdachlose und sozial benachteiligte Opfer werden von Neonazischlägern tauchen in den Statistiken, also diesen bundesoffiziellen Statistiken, nicht auf. Und es werden einfach viel wenige Fälle erfasst. Es gibt sowas wie indirekte oder direkte Schweigekartelle aus Justiz, Polizei und Regierung und Presse. Es gibt eine Entpolitisierung der Taten, dass dann gesagt wird, naja, es war Alkoholeinfluss, aber Alkohol dient immer bloß als Enthemmungsmittel, es erklärt nichts. Also niemand macht einen Charakterwandel oder normalerweise nicht einen Charakterwandel unter Alkoholeinfluss durch. Ulla Jelpke, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, schreibt dazu ganz richtig, Zitat, dass nicht jeder wütende Betrunkene zum Mörder an Wehrlosen wird, sondern hier in der Regel schon ein entsprechendes Weltbild mit klaren Feindbildern vorhanden sein muss, ignoriert der Geheimdienst ebenso, wie es viele Gerichte tun. Zitat Ende. In dem Fall stimme ich Ulla Jelpke zu. Beim Umgang und Gegenmaßnahmen ein paar Ideen, also Prävention. Früher hat man kostenlos Handys und Pfeifen verteilt, heute haben die meisten Obdachlose, glaube ich, Handys und die Notrufnummer ist ja immer wählbar, auch wenn man keine Kohle hat drauf. Eine aufsuchende Hilfe und Unterstützung ist notwendig, also dass man zu den Treffpunkten hingeht, die Leute anspricht, habt ihr Erfahrung mit Gewalt gemacht, sie ernst nimmt. Das gilt genauso auch für die medizinische Hilfe. Die wird derzeit nur von wenigen ehrenamtlich arbeitenden Ärzten und Ärztinnen geleistet. Es geht auch darum, halt eine differenzierte Darstellung von obdachlosen Menschen zu leisten. Das sind halt nicht nur die Penner, sondern das sind Menschen mit einer ganz individuellen Geschichte. Und deswegen ist es bei der Nachbereitung auch so wichtig, also wenn tatsächlich halt Menschen umgebracht worden sind, die obdachlos waren, wenn ein rechtes Tatmotiv, ein sozialdarwinistisches Tatmotiv dem zugrunde liegt, dann finde ich sehr wichtig, quasi den Menschen ein Gesicht und eine Geschichte zurückzugeben. Die Individualität, die ihnen in ihrem Tod genommen wird, halt ein Stück weit zurückzugeben. Hier hat man ein paar Beispiele. Es waren fast immer nur, und das ist tatsächlich halt sehr verdienstvoll, einzelne örtliche Antifa-Gruppen, die halt in Kampagnen auf ermordete Obdachlose aufmerksam gemacht haben. Also das oben ist Horst Pulter aus Neuruppin, da habe ich auch schon referiert. Hier ist eine Kampagne von der Northeastern Antifaschist oder von den Northeastern Antifaschisten in Berlin. Das ist natürlich jetzt, die beiden Beispiele sind keine Beispiele für quasi eine Kampagne zur Erinnerung an obdachlose Opfer, das ist aber sind trotzdem zwei sehr schöne Beispiele für die Thematisierung von Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit, also was es mit gesellschaftlichen Zuständen zu tun hat. Ist das rechts oben authentisch? Also ist das ist ein Fake. Okay. Das ist halt. Ja. Kann es jeder lesen? Auch die hinten, sonst kann ich es auch nochmal vorlesen. Ist voll okay, muss ich sagen. Vorlesen? Wie bittet Sie für Straßenmusikantinnen und BettlerInnen immer ein paar Münzen bereit zu halten? Sie tragen damit zu einer gesellschaftlichen Akzeptanz von Betteln und Musizieren bei und leisten somit einen wertvollen Beitrag zu einem solidarischen Zusammenleben. Wird das mit dem Stadt, das kann, also steht da Stott? Stadt? Nee, das ist ein A. Stadt. Mit einem großen D? Ja. Das kann ich nicht schon lesen. Ja. Oder hier, nee, das ist Emil Wendler, die Neuruppin, und der andere war in Wendler. Ja, danke schön. Genau, und das ist also tatsächlich sehr, ich finde das auch sinnvoll, weil ihnen ein Gesicht zurückgegeben wird. Also es ist nicht mehr irgendwie der unbekannte Obdachlose, sondern es wird ihnen einen Namen gegeben. Es gab zum Beispiel auch in Berlin Erinnerungskampagne, wo halt nochmal betont wurde, ja, das war ein Künstler, also darauf nochmal aufmerksam gemacht wurde. Also, wichtig ist dabei halt eine gute Pressearbeit, also halt ermordete Obdachlosen dürfen halt nicht mehr bloß eine Randnotiz sein. Obdachlosen Opfern muss eine Gestalt verleihen werden, die haben einen Namen, wenn möglich ein Bild und eine Biografie. Und es muss auch ein Stück weit die täterfokussierte Prozessberichterstattung durchbrochen werden. Natürlich ist es wichtig, halt die Täter und ihre Motive zu beleuchten, aber es sollte auch das Opfer halt ein Stück weit gewürdigt werden. Ansonsten, was es sonst noch für Ideen gibt, ist so eine Selbstorganisation von Obdachlosen. Da weiß ich nicht, es gab, wie gesagt, in der Weimarer Republik tatsächlich eine politische Vagabundenbewegung. Ich habe so das Gefühl, dass es aktuell in der Bundesrepublik, wo Obdachlosigkeit kein Massenphänomen darstellt, wie meinetwegen in Spanien oder so, da auch nicht so wirklich klappen würde. Aber keine Ahnung, wenn man in irgendeiner Weise eine Selbstorganisation unterstützen könnte, dann wäre das natürlich sehr sinnvoll. Lobbyarbeit überhaupt für obdachlose Menschen, nicht nur direkt für die Opfer von rechter Gewalt, auch gegen Verdrängung und Vertreibungspolitik, da würden sich zum Beispiel als Partnerorganisationen halt diese Straßenzeitungen anbieten. Die sind unterschiedlich ausgerichtet, aber generell sind das Leute, die halt ein soziales Gewissen haben und die auch sich natürlich um das Thema Obdachlosigkeit kümmern. Fazit. Obdachlose Menschen als Gewaltopfer zeichnen sich durch eine besondere Schutz- und Wehrlosigkeit aus. Deswegen würde ich behaupten, finde ich, ist es halt eine eigene Kategorie von Opfern rechter Gewalt. Und die sozialdarwinistische Gewalt, die an ihnen exekutiert wird, hat etwas mit der Gesellschaft zu tun, wie die verfasst ist. Und sie findet ihren Nährboden auf der sozialen Ausgrenzung. Also es ist nicht nur, dass die Täter allein wurden, sondern das hat halt was mit den Bildern und Vorstellungen gemein von Obdachlosen in der Gesellschaft, aber auch halt der Abwertung allgemein von Leuten, die als sozial niedrigstehend wahrgenommen werden. Deswegen ist es meiner Ansicht nach nicht zu trennen. Auch noch Beispiele, das ist dann aus Berlin, das ist der Künstler, also wo auch nochmal tatsächlich in seiner Biografie erwähnt wird, dass er halt Künstler war Günter Schwanecke. Hier hat man nochmal ein Beispiel für halt eine Facebook-Kampagne, wo halt eben diese, hier werden sie als Anti-Obdachlosenbänke bezeichnet, der Deutschen Bahn halt protestiert wird. Es hatte meines Wissens bisher noch keine Auswirkung, aber es wird zumindest thematisiert und es wird halt gesagt, hey, es gibt diese Bänke, die halt Leute direkt ausgrenzen sollen. Genau, das wäre so ein Beispiel für einen Bündnispartner. Ich habe noch einen Fall tatsächlich in hier in der Nähe gefunden. Ich würde ihn ganz kurz referieren, um noch quasi ein Beispiel für mutmaßlich sozialdarwinistisch motivierte Gewalt in, hier in der Nähe zu haben, um das nicht immer bloß so in Greifswald sich abspielen zu lassen. Am Samstag, den 22. Mai 2010, wurde der 51-jährige obdachlose Frührentner Klaus B. in Kamp-Lindfurt bei Duisburg ermordet. Seine Leiche wurde gegen 2 Uhr in der Nacht zum Pfingstsonntag gefunden. Ende Mai teilte die Polizei mit, dass 4 minderjährige Verdächtige festgenommen wurden. Die Haupttäter waren 2 Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie waren mit 2 weiteren Freunden unterwegs, die aber davongelaufen sein wollen, als die 2 Haupttäter anfingen, auf den stark sehbehinderten Obdachlosen einzuschlagen. Das Quartett traf gegen 1 Uhr nachts auf einem Parkplatz am Spaßbad Pappesee auf Klaus B., der dort seit 4 Monaten in einem geliehenen alten Opel Corsa lebte, nachdem seine Wohnung in Duisburg ausgebrannt war. Zuerst wurde das Auto des Obdachlosen demoliert, dann wurde auf den wehrlosen Klaus B. eingeschlagen, der an seinem eigenen Blut erstickte. Der Obdachlose wurde wegen seiner Sehbehinderung nicht davonfahren und war den Attacken ausgeliefert. Als Haupttäter tat sich ein 16-jähriger vorbestrafter Schüler hervor, der auf den Frührentner einschlug. Also ich mache jetzt mal Vergangenheitsform draus. Sterbend ließen sie das Opfer zurück und fuhren mit dessen Wagen noch 700 Meter. Dann stellten sie das Auto ab und gingen in die Innenstadt. Später brüsteten sich die Täter noch mit der Tat. Jugendlichen gaben später an, aus Langeweile gehandelt zu haben. Klaus B. hatte bereits im Januar Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet, nachdem er bedroht worden war. Ich finde das deswegen nicht, also ich würde immer behaupten, dass niemand aus Langeweile einen Menschen umbringt. Also auch Psychopathen oder sowas nicht. Und ich würde behaupten, dass da ein anderes Motiv, ich kann es jetzt nicht irgendwie restlos beweisen in dem Fall, ich würde aber behaupten, dass da noch ein anderes Motiv sehr wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat, nämlich Sozialdarwinismus. Was haben die für Strafen gekriegt? Das stimmt ja noch. Ah, sorry. Ja, das kann ich auch. Wegen gefährlicher bzw. vorsätzlicher Körperverletzungen wurden die 2 Haupttäter zu Bewährungsstrafen verurteilt. 2 weitere Angeklagte mussten wegen Sachbeschädigungen jeweils 40 Arbeitsstunden ableisten. Haben die den jetzt getötet oder nicht? Der ist gestorben. Der ist gestorben. Ja. Eine Bewährungsstrafe bekommen. Ja, wobei ich jetzt aus einer libertären Perspektive jetzt nicht sage, dafür müsste es härtere Strafen geben. Das fühle ich mich ein bisschen schwer. Genau, das ist noch der Blog, wo ich halt versuche, solche Taten zu sammeln. Ich lebe auch immer von quasi halt Infos. Also wenn ihr Infos habt, hey, da gibt es auch eine Kontaktadresse, da gab es in der Zeitung diese kleine Meldung, dann versuche ich das damit aufzunehmen. Quasi das Wichtigste an dem Blog ist auch eine Chronologie von den Übergriffen. Die ist natürlich nicht allumfassend, da fehlen sicherlich viele Fälle, aber es sind zumindest von den Morden sehr viele mit dabei. Also berberinfo.blogspot.de. Okay, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Applaus